Ein Gruß an alle Jugendlichen, die in den letzten zwei Wochen bei den Freizeiten dabei waren. Also lasst mich mal sehen, wo die Jugendlichen sind. Manche von ihnen kommen später, aber die Jugendlichen, die jetzt schon hier sind, ihr steht echt früh auf, was? Denn morgen geht's ja wieder los, stimmt's? Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir hatten eine großartige Zeit mit Jesus bei den beiden Freizeiten. Vor zwei Wochen die Arrow- und die Varsity-Freizeit. Und letzte Woche die Dare-Freizeit für die Unter- und Oberstufe. Es war wirklich eine tolle Zeit. Letzte Woche war ich beim Abschlussabend dabei und ich sage euch, wir haben euren Kindern beigebracht, Gott anzubeten. Im Fluss der Salbung zu sein, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Und sie sagen nachher alle das Gleiche, wenn sie zurückkommen. Zu Hause ist es langweilig. Sie wollen gar nicht nach Hause zurück. Sie wollen zusammenbleiben. Mein Sohn, es war seine erste Dare-Freizeit. Er hat gleich am ersten Tag der Freizeit die Regel ein bisschen gebrochen, indem er lange aufgeblieben ist. Einfach nur, um mit seinen Zimmerkameraden den Herrn anzubeten. Sie haben den Herrn angebetet und angebetet. Und das war seine beste Erfahrung. Er sagte, Anbetung ist so gut. Weißt du, was das für einen Vater bedeutet, so etwas zu hören? Sie haben nicht irgendwelche verrückten Serien geschaut oder sonst was. Sie haben den Herrn angebetet. Preis den Herrn. Bemühe dich, deine Kinder der Gegenwart von Jesus auszusetzen. Vergiss nie, jede Gelegenheit zu nutzen, sie zu ermutigen. Sprich gut über die Gemeinde. Amen. Du wirst keine perfekte Gemeinde finden, was Verhalten und Benehmen betrifft, okay? Aber sprich gut über die Gemeinde in ihrer Gegenwart. Denn eines Tages kommen sie in eine Umgebung, wo sie beeinflusst und geprägt werden durch die woke Kultur und was sonst noch in der Welt passiert. Aber wenn sie einmal die Gegenwart Gottes geschmeckt haben, werden sie es nie mehr vergessen, okay? Die Bibel sagt, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Das ist sehr interessant, denn wenn du dir das hebräische Wort anschaust, da taucht das Wort Mund auf. Auch wenn unsere Übersetzung das Wort Mund nicht einfügt, es ist da. Lehre dein Kind in Bezug auf den Mund. Buchstäblich nach dem Mund, denn das ist eine hebräische Ausdrucksform für gemäß. Nach dem Mund. Hebräisch Pe, Mund. Das ist interessant, denn was auch immer du einem Kind in den Mund gibst, manche Kinder mögen bestimmte Speisen nicht. Warum? Weil man es ihnen nicht als Kleinkind gegeben hat. Was du ihnen gibst, selbst etwas Scharfes, werden sie lieben lernen. Was du ihnen nicht gibst, mögen sie auch nicht, stimmt's? Geistlich ist es genauso. Leg Gottes Wort in ihren Mund. Leg Anbetungslieder in ihren Mund. Bring sie dazu, Lieder über Jesus zu singen. Bei den Rock Kids bringen wir euch das bei. Und die Bibel sagt, der Mund ist das Ruder des Schiffes, das seinen Kurs bestimmt. Mit anderen Worten, ihre Bestimmung hängt vom Mund ab. Amen. Die Bibel sagt, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen, nach dem Mund. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Es wird nicht davon weichen. Preist den Herrn. Das gilt auch für euch alle, wenn ihr den Herrn anbetet. Lernt ihn anzubeten, so wie ich es ihnen beigebracht habe, am letzten Abend bei der Freizeit, wie man anbetet. Ich habe einfach angehalten und mich mit ihnen vom Geist tragen lassen. Können die Musiker bitte wieder nach vorne kommen? Das hier ist nicht geprobt, okay? Ihr wisst also, das ist der Geist Gottes, der mich leitet. Ich will euch etwas lehren, okay? Manche von euch, ihr seid nur dabei, aber statt wirklich teilzunehmen, ins Wasser zu steigen, wenn es bewegt wird, erinnert ihr euch an den Gelähmten, den Jesus heilte? Ein Engel kam und bewegte das Wasser, und die Bibel sagt, der Erste, der hineinstieg, wurde geheilt. Das ist ein Bild für das Gesetz. Es bedeutet, dass der Mensch Kraft haben muss, um geheilt zu werden. Ja, man muss Kraft haben, um bis zum Wasser zu gehen und hineinzusteigen. Aber er ist gelähmt, und das seit 38 Jahren. Also ist Jesus größer als das Gesetz. Jesus sprach direkt zu ihm und sagte: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Das, was dich beherrscht hat, das, was dich unter Kontrolle hatte, darüber hast du jetzt Herrschaft. Beherrsche das, was dich vorher beherrscht hat. Übernimm die Kontrolle über das, was dich gefangen hielt. Vorher hast du darauf gelegen, aber jetzt trägst du es. Du hast Macht darüber. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ich möchte euch etwas beibringen. Eines der Dinge, die ich den Jugendlichen am besagten Abend beigebracht habe, war, die Psalmen Davids zu singen. Das sind exakt die Worte von David aus Psalm 34. Sagt mal alle 34, falls ihr das nachlesen wollt. Aber bitte nicht jetzt nachschlagen. Zu Hause wollt ihr die Bibel nicht aufschlagen. Und jetzt plötzlich schon? Also nicht jetzt, okay? Ich necke euch nur ein bisschen, okay? Aber die Worte stammen alle aus Psalm 34. Seid ihr bereit? Jedes Mal, wenn wir dieses Lied singen, werden Menschen frei, befreit, erlöst von ihren Ängsten, von ihren Schwächen, von unreinen Gewohnheiten. Da liegt eine davidische Salbung drauf, dieselbe Salbung, die Saul spürte, als er von einem bösen Geist geplagt war. Die Bibel berichtet, er warf Speere. Er hätte fast Menschen in seiner Familie getötet. Er war so niedergeschlagen. Und niemand kam und gab ihm Valium. Niemand kam mit Medikamenten. Einen bösen Geist kann man nicht medikamentös behandeln. Aber jemand sagte, da ist ein junger Mann, er hütet Schafe. Und wir haben gesehen, wie er spielt. Und wenn er spielt, liegt eine Salbung darauf, denn der Herr ist mit ihm. Also kam David mit seiner Harfe, und die Bibel erzählt, als David spielte, da wich der böse Geist von Saul. Und plötzlich, auf einen Schlag, hatte Saul Frieden. Die Gedankenverwirrung und die Depression waren weg. Er sagte: David, ich will, dass du immer in meinem Palast bleibst. Natürlich war das nicht möglich, weil David der nächste König war. Er sollte seinen eigenen Palast haben. Das wusste Saul nicht. Aber die Welt sucht genau das. Etwas ohne Nebenwirkungen. Etwas Dauerhaftes. Etwas, das nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern bis an die Wurzeln geht. Einen bösen Geist kann man nicht operieren. Man kann ihn nicht einfach behandeln. Man muss die Psalmen David singen, dieselbe Salbung. Lasst mich die Harfe hören. Ja, so in der Art. Und David würde sagen: At all times I will bless him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. All the humble man will hear of it. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together. Forever I sought the Lord, he heard me, he delivered me from my fears. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Alle Frauen, der Engel, round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. All the brothers, alle Männer, don't lie with hunger, we lack for no good thing. No wonder that we praise him with our song. Nun sagt der Heilige Geist durch David: Come children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness, and God will hear your cry. Sing your praises, Lord, we magnify you, Lord. Bless the Lord our God, oh, holy is his name. He's the King of kings, the Lord. Eternal God supreme, we bless your name, O Lord. Holy is your name. You're the King of kings, the Lord of lords. Eternal God supreme, you are. Und jetzt singt im Geist. Sei frei von deinen Ängsten im Namen von Jesus. Angst vor dem Tod weiche im Namen des Herrn Jesus. Angst vor der Zukunft weiche im Namen des Herrn Jesus. Angst, deine Gesundheit zu verlieren, weiche im Namen von Jesus Christus. Sei frei von deinen Ängsten im Namen des Herrn Jesus Christus. Sei frei. Schere man das Hoch, Schere man das Hoch, Schere man das Hoch, let your healing flow, let your healing la la la la la la Empfange diese Salbe. Empfange diesen Frieden tief in dir. Wenn du gerade jetzt körperlich krank bist, egal an welchem Teil deines Körpers, leg einfach deine Hand darauf. Wenn es dein Herz ist, leg deine Hand auf dein Herz. Wenn es deine Nieren sind, leg deine Hand auf deine Nieren. Wenn es deine Bauchspeicheldrüse oder deine Leber ist, leg deine Hand irgendwo in die Mitte deines Bauches. Weißt du nicht, wohin du die Hand legen sollst? Dann leg einfach deine Hand auf dein Herz. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Vater im Himmel, du willst, dass dein Volk geheilt ist, sogar mehr als sie selbst es wollen. Leute, es ist das Wohlgefallen eures Vaters, euch Heilung zu schenken. Er freut sich daran. Jesus nennt es das Brot der Kinder. Er will dich jetzt mit diesem Brot sättigen. Im Namen von Jesus Christus komme ich gegen jeden Geist der Krankheit, der unter dem Klang meiner Stimme ist. Überall, wo dies ausgestrahlt wird. Im Namen von Jesus Christus befehle ich diesem finsteren Geist der Krankheit. Ich befehle diesem Geist der Schwäche. Lass ihren Körper los im Namen von Jesus Christus. Lass sie los im Namen von Jesus Christus. Amen. Er heilt dich jetzt. Empfange es im Namen von Jesus. Danke, Vater, für deine Heilung. Da ist es, das Brot der Kinder. Du kannst deine Hände nicht heben, hebe sie jetzt. Du kannst deinen Nacken nicht bewegen, bewege ihn jetzt. Du kannst dein Knie nicht bewegen, bewege es jetzt. Bewege deinen Fuß, deine Hüfte. Dort, wo es vorher wehgetan hat, beweg dich jetzt. Beug dich, wenn du dich vorher nicht bücken konntest. Wenn es vorher nicht ganz ging, dann bück dich jetzt ganz im Namen von Jesus. Eine Reihe von Rückenproblemen wird gerade geheilt. Danke, Herr Jesus. Jemand ist hier, ich höre Bandscheibenvorfall. Der Herr heilt dich. Du bist bereits geheilt. Fang an, das zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Warte nicht, bis ich deine Heilung beim Namen nenne. Fang einfach an. Viele haben Geschwüre im Mund. Fang an zu schlucken und spüre, was der Herr getan hat. Da ist jemand, dein Auge tränt ständig. Sogar während der Anbetung eben hat es getränt und du hast gesagt, Herr, berühre mich. Der Herr hat dein Auge geheilt. Zweifle nicht, es ist ganz klar, zweifle nicht, du bist geheilt. Manche Menschen empfangen Heilung mit Empfindungen, mit Wärme. Manche spüren es wie Elektrizität, manche spüren gar nichts, aber die Krankheit ist weg. Also prüft euren Körper jetzt. Da ist jemand mit, ich sehe das Wort, Herzrhythmusstörung. Gott heilt dich. Heute Morgen hattest du noch Rhythmusstörungen und hast überlegt, ob du überhaupt zum Gottesdienst kommen sollst. Aber du bist hier und der Herr hat dich geheilt. Wenn ich du sage, dann meine ich nicht nur die Leute in diesem Saal, sondern an allen Übertragungsorten, weil ich gerade im Geist bin und der Heilige Geist ruft es hervor. Er weiß, wer kommt. Er weiß, wer welche Krankheit hat. Preis den Herrn. Würden wir jetzt den Gottesdienst beenden, könnten wir alle glücklich nach Hause gehen. Wir sind Jesus begegnet. Aber hör zu. Der Herr sprach zu mir über den Gottesdienst letzte Woche und auch über diesen. Er sagte, von jetzt an werden Wunder und Heilungen geschehen, während das Wort verkündigt wird. Ich hatte das nicht geplant, aber die Salbung kam und der Herr sagte, tu es. Auch das Lied hatte ich nicht eingeplant. Der Herr hat es so geführt. Aber hauptsächlich wird es geschehen, während du das Wort hörst. Letzte Woche hatten wir so viele Zeugnisse von Menschen, die nach der Predigt geheilt wurden. Sei also voller Erwartung. Denke nicht, dass Gott aufhört, nur weil wir zum Predigteil übergehen, okay? Lächle deinen Sitznachbarn an und sage, wow, du siehst jünger aus, preis den Herrn. Schau jemand auf deiner anderen Seite an und sage, du siehst stärker und gesünder aus. Du siehst frisch aus. Der Glanz der Gesundheit liegt auf dir, im Namen von Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Wir leben in den letzten Tagen. Falls du das nicht wusstest, ich habe es schon gesagt, seit ich in meinen Teenagerjahren und meinen Zwanzigern angefangen habe zu predigen. Ich habe immer gesagt, wir werden sehen, wie Jesus bald wiederkommt. Gott misst Zeit nicht so wie wir. Jesus sagt, dass er bald kommt, aber wir müssen verstehen, was er damit meint. Im Buch der Offenbarung sagt er, siehe, ich komme bald. Dieses bald dort bedeutet jedoch eigentlich, er kommt plötzlich. Tatsächlich sagt Jesus an anderer Stelle in den Evangelien, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich. Leute werden damit nicht rechnen, sie werden darauf nicht vorbereitet sein. Aber wir wissen, eines der Dinge, die wir beobachten können, sozusagen als Barometer, als Indikator, das größte Zeichen wird sein, die ganze Welt richtet ihre Aufmerksamkeit auf dieses kleine Land Israel. Und jetzt ist die Aufmerksamkeit wieder dort. Ganz egal aus welchem Grund, ich weise nur darauf hin, ganz egal warum. Die Aufmerksamkeit ist wieder im Nahen Osten. Dort entstand die Zivilisation. Der Mensch wurde erschaffen und die Zivilisation kam aus dem Nahen Osten. Der Garten Eden ist heute verloren, aber er war im Nahen Osten. Von dort sandte Gott seinen Sohn. Und er starb im Zentrum der Welt, wo es eine große Kontinentalbrücke gab. Israel ist wie eine riesige Kontinentalbrücke zwischen Afrika, Asien und Europa. Damals, alle Nationen, die in einen anderen Kontinent wollten, mussten diesen Weg entlang, über die Königsstraße in Israel. Warum wählte Gott ausgerechnet Israel? Damit es der zentrale Fokus wird, an dem sein Sohn sterben würde. Es ist ein Bild. Er starb im Zentrum der Erde. Damit klar wird, er starb für die ganze Welt. Er trug unsere Sünden. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Niemals, sondern ewiges Leben haben. Preist den Herrn. Der Tod ist endgültig. Der Tod kommt zu jedem Menschen, außer zu einer Gruppe von Menschen. Die Bibel sagt, die, welche leben und übrig bleiben, werden zusammen entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Körperlich. Mit anderen Worten, es wird eine Generation geben, die den Tod nicht sehen wird. Das gab es schon einmal. In 1. Mose haben wir einen Mann namens Henoch. Henoch wandelte mit Gott und dann steht da, und er war nicht mehr. Das heißt, er verschwand. Er lebte mit dem Herrn, er führte ein ganz normales Leben, aber die Bibel sagt, er hatte dieses Zeugnis, er gefiel Gott. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und eines Tages nahm Gott ihn einfach zu sich. Das war die erste Entrückung in der Bibel. Gott nahm ihn körperlich weg. Ist er noch heute am Leben? Ja, aber er braucht einen neuen Leib. Doch in der Gegenwart Gottes, sogar der alte Leib, wie bei Mose, der 40 Tage und 40 Nächte dort war, dieser alte Leib wird übernatürlich. Er ist nicht mehr natürlich. Mose musste nicht essen oder trinken. 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Warum? Weil in der Gegenwart Gottes nichts verfällt. In der Gegenwart Gottes wird nichts alt. In der Gegenwart Gottes gibt es keinen Tod. Amen. Deshalb starb in den Evangelien nie jemand in der Gegenwart von Jesus. Da waren Massen von Menschen. Und vergiss nicht, viele von ihnen waren todkrank, am Rande des Todes. Das waren die Menschen, die zu Jesus kamen, um Heilung zu empfangen. Aber nie starb einer in seiner Gegenwart. Er nahm nie an einer Beerdigung teil. Er unterbrach sie immer. Amen. Kannst du dir vorstellen, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen? Kein Wunder, dass die Bibel am Ende sagt, Mose hielt sich, und das Wort sich halten ist sehr interessant. Es wird nur ein einziges Mal so verwendet wie hier bei Mose. Mose hielt sich, das Wort kommt von Kratos, was oft gebraucht wird, aber das abgeleitete Wort bedeutet körperlich stark. Er blieb körperlich stark, weil er den Unsichtbaren sah. Er hielt seinen Blick immer auf den Herrn gerichtet. Er schaute immer auf den Herrn, sodass die Bibel sagt, als er mit 120 Jahren starb, da war sein Auge nicht schwach und seine Kraft nicht geschwunden. Und er verbrachte Zeit in der Gegenwart Gottes. Das kannst du auch, wenn du dein Auto fährst. Du kannst einfach den Herrn anbeten. Du kannst singen. Lasst uns seinen Namen erheben. Du kannst in deinem Auto ruhig laut singen, niemand kümmert's, oder? Es ist dein Auto, oder? Und ich glaube, wenn du in diesem Geist zur Arbeit oder zur Schule gehst, dann wird etwas Wunderbares geschehen. Etwas Wunderbares. Amen. Der Herr wird Hinterhalte gegen die Hinterhalte des Feindes legen. Der denkt, er überfällt dich, du erwartest es nicht. Aber in Wirklichkeit lockt Gott ihn in den Hinterhalt. In Bezug auf diese letzten Tage heißt es in Jesaja 60, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Manche Leute deuten diese Stelle in Jesaja auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. Das tausendjährige Reich ist, wenn Jesus wiederkommt und zum Richter über die ganze Erde wird. Übrigens, auch hier gibt es Menschen, die nicht an Jesus glauben. Selbst wenn Jesus wiederkommt, er wird die ganze Erde regieren, von Israel aus. In der Bibel heißt es, die Erde wird sein wie der Himmel auf Erden. Es wird Frieden herrschen. Keine Kriege mehr. Satan wird 1000 Jahre gebunden sein. Das hat einen bestimmten Zweck, wie man im Buch der Offenbarung sehen kann. Jedenfalls ist das die 1000-jährige Herrschaft, in der übrigens die Gläubigen in ihrem verherrlichten Leib sein werden. Sie sehen aus wie normale Menschen, nur ohne die Fehler und Schwächen des gefallenen Körpers. Ihre Körper sind verherrlicht. Verherrlicht bedeutet, es sind immer noch menschliche Körper, ja, aber verherrlicht. So wie der Leib von Jesus im Himmel. Die zweite Person der Dreieinigkeit nahm menschliches Fleisch an. Die Bibel sagt, er ist jetzt wieder im Himmel. Nach seiner Auferstehung war sein Leib nicht mehr wie unserer, sondern verherrlicht. Und bei seiner Wiederkunft wird er auch unsere Leiber verwandeln, damit sie seinem verherrlichten Leib gleichen. Das bedeutet, du wirst niemals wieder krank oder schwach sein. Du wirst dich nie wieder langweilen. Halleluja. Du wirst nie wieder einschlafen, während dein Pastor predigt. Und du wirst in diesem Leib leben, ewig jung, stark, gesund. Weißt du, wie lange? Für immer. Für immer. Wir alle schauen darauf voller Erwartung. Das Einzige, worauf wir noch warten, ist die Erlösung unseres Leibes. Er ist übrigens schon erlöst. Aber es gibt da einen Begriff, den der Apostel Paulus gebraucht, nämlich Anzahlung. Er sagt, dass Gott dir jetzt den Heiligen Geist als Anzahlung gibt. Er benutzt das Wort Arabon, Pfand oder Anzahlung. Damals, wenn man etwas kaufte, nahm man es vielleicht nicht gleich mit, aus praktischen Gründen oder Bequemlichkeit. Man ließ es dort und sagte, ich gebe eine Anzahlung. Man kam an einem anderen Tag zurück und bezahlte den Rest. Oder man konnte auch gleich den vollen Preis zahlen. Jesus hat sogar den vollen Preis bezahlt, auch für unsere Leiber. Die Erlösung betrifft Geist, Seele und Leib. Aber es gibt zwei Seiten. Erlösung durch den Preis, das, was er am Kreuz getan hat, und Erlösung durch die Kraft. Wenn er wiederkommt, wird unser Leib durch seine Kraft verwandelt, gleich seinem Leib. Also, der die Anzahlung gegeben hat oder den vollen Preis bezahlt hat, sagt, an diesem Tag komme ich zurück und hole es. Eure Leiber sind erlöst. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Ihr gehört nicht euch selbst. Ihr seid um einen Preis erkauft durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Also gebraucht euren Leib nicht für Begierden und Ausschweifungen, die euch nur in eine Spirale von Gebundenheit ziehen. Lebt nicht wie ein Tier, lebt nicht auf dieser Ebene, lebt zur Ehre Gottes. Bewahrt euch rein, heilig, preist Gott. Doch dieser Abschnitt kann sich nicht auf die tausendjährige Herrschaft von Jesus beziehen, wenn er wiederkommt. Er spricht von unserer Zeit. Warum? Weil es heißt, dass die Erde von Finsternis zugedeckt ist. Also steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Pastor, ist dieses Leuchten ein Licht, das jeder sehen kann? Lies weiter. Zuerst einmal stelle ich fest, es geht nicht um die tausendjährige Herrschaft, wie manche behaupten. Warum? Weil während der tausendjährigen Herrschaft keine Finsternis die Erde bedeckt. Verstehst du? Der Löwe und das Lamm werden beieinander liegen. Nichts wird verletzen oder zerstören, wenn Jesus da ist. 1000 Jahre gibt es diese Herrschaft. Und danach gibt es noch einmal etwas Neues, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber das ist ein Thema für sich. Hier steht, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Das geschieht schon jetzt. Eine der Bedeutungen von Finsternis im Hebräischen ist Depression. Und wie viele von euch wissen, dass depressive Menschen, es gibt sogar Filme darüber, sie schauen aus dem Fenster und obwohl draußen heller Tag ist, Mittagssonne, erleben sie es wie Nacht. Das ist ihre Wahrnehmung, weil Dunkelheit ihren Verstand bedeckt. Hier steht nicht nur, dass Finsternis die Erde bedeckt, sondern tiefe Dunkelheit auf Menschen liegt, auf den Völkern. In den letzten Tagen. Siehst du, dass das geschieht? Nimmt es zu? Und das Traurige ist, es nimmt sogar unter jungen Menschen zu. Übrigens, die Bibel sagt uns, Gott gibt dir das Kleid des Lobpreises für einen Geist der Schwermut. So wie bei König Saul, der von einem Geist der Schwermut bedrückt war. In Youngs Übersetzung heißt es, er war bedrückt von einem Geist der Traurigkeit. Ein Geist der Trauer. Ein Geist, der dich melancholisch macht, dich dauernd traurig macht. Das ist Depression. Wenn David spielte, konnte dieser böse Geist es nicht ertragen. Böse Geister können Heiligkeit nicht ertragen, Schönheit, Harmonie, Anmut. Wenn die Musik vom Himmel gesalbt ist, können sie es nicht aushalten. Sie leben von Hässlichkeit, Disharmonie. Darum verherrliche nicht den Tod. Weißt du, was ich meine? Verherrliche nicht den Tod. Verherrliche das Leben. Wenn du unbedingt ein T-Shirt mit Totenkopf und Knochen tragen willst, mach's ruhig. Wenn du ein Piratenoutfit tragen willst, gut. Ich werde deswegen hier schon nicht von der Bühne fallen. Und Gott wird nicht von seinem Thron fallen. Aber weißt du was? Verstehst du die Botschaft dahinter? Es verherrlicht den Tod. Und Gott will, dass du das Leben verherrlichst. Es gibt einen Vers in der Bibel, der sagt, dass die, die den Tod lieben, ihn finden werden. Liebe das Leben. Der Psalm, den wir gerade gesungen haben, Psalm 34. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, sagt der Heilige Geist durch David. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben, dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Die Bibel zitiert das auch in 1. Petrus. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, unter der Leitung des Heiligen Geistes ändert Petrus es ein wenig. Aber er zitiert diese Stelle. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, Plural, gute Tage, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Kommt schon. Also, worauf kommt es an? Auf deine Lippen. Auf deine Worte. Also kommen wir wieder darauf zurück. Der Herr spricht, Finsternis wird die Völker bedecken. Es heißt nicht, dass sie dich bedeckt. Hast du bemerkt? Vers 1 ist an dich gerichtet. Die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir, dein Licht. Gott spricht zu seinem Volk. Wenn er zu seinem Volk spricht, ist es immer dein, du. Aber wer wird bedeckt von der Finsternis? Nicht du, sondern die Völker. Es soll dich nicht bedecken. Es wird dich nicht bedecken. Ich habe gerade einen kurzen Gedankenblitz vom Herrn bekommen. Der Herr sagt mir, viele von euch, nicht viele, aber einige unter den wenigen, die Eheprobleme haben, erleben das, weil euer Ehepartner, häufig ist es der Mann, tatsächlich unter dieser Depression steht. Er ist nicht mehr er selbst. Ihr erinnert euch an ihn aus den Anfangszeiten. So war er. Er hat sich verändert. Gebt nicht auf, greift ihn nicht an. Greift den bösen Geist hinter ihm an. Ihr habt Autorität im Namen von Jesus. Benutzt diesen Namen, befehlt dem Geist, der euren Ehepartner animiert, so. Im Namen von Jesus befehle ich diesem finsteren Geist, diesem Geist, der ihn antreibt, zu weichen oder ihn loszulassen. Im Namen von Jesus. Sagt das nicht vor ihm. Besonders nicht, wenn er isst. Tut es in der Privatsphäre eures Zimmers. Es gibt keine Dimension von Entfernung, Zeit oder Raum, wenn du vor Gott bist. Wenn du auf den Knien bist, kannst du überall in der Welt hingehen. Du kannst für jeden irgendwo auf der Welt beten. Wenn du auf den Knien bist, bist du vor Gott. Du bist in der ewigen, zeitlosen, dimensionslosen Gegenwart. Verstehst du? Amen. So when you pray for him, also, wenn du in der Privatsphäre deines Zimmers oder in deinem Auto für ihn betest, befiehl dem bösen Geist, der hinter ihm steht. Schau, was dann passiert. Dann nimm etwas Salböl. Preist Gott. Leg es auf sein Kopfkissen. Er wird beim Aufwachen vielleicht denken, dass er im Schlaf gesabbert hat. Das ist nicht wichtig. Die Bibel sagt, das Joch wird zerbrochen wegen der Salbung. Du kannst die Pastoren oder deinen Kleingruppenleiter bitten, für dieses Salböl zu beten, und dann salbst du damit. Bitte tränke nicht das Ganze in Öl. Wir müssen maßvoll sein, verstehst du? Die Bibel unterstreicht, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Sie sind nicht menschlich oder materiell. Damit es keine Missverständnisse gibt, ich glaube daran, Medikamente zu nehmen. Gott sei Dank dafür. Aber das ist nicht die dauerhafte Lösung. Es ist nicht die langfristige Lösung, die Gott für uns bereitgelegt hat. Selbst Ärzte werden dir das sagen. Amen. Gott will nicht, dass du auf materielle Dinge vertraust. Ich probiere dies, ich probiere das, ich setze mich auf diesen speziellen Stuhl. Jeder bewirbt sein Produkt, das dich von dieser Krankheit befreien soll. Und wenn du solche Dinge verkaufst, ist das in Ordnung, nichts dagegen. Aber wisse, es ist nicht die endgültige Lösung. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, nicht materiell, nicht greifbar, sondern mächtig durch Gott. Weißt du, als Goliath kam, war David wahrscheinlich 16, 17 Jahre alt. Goliath sagte, bin ich ein Hund? Ja. Bin ich ein Hund, dass du zu mir mit einem Stock kommst? Er hielt Speer und Schwert, während David nur einen Hirtenstab und eine Schleuder hatte. Und erinnere dich, David wollte nicht Sauls Rüstung anziehen, weil er sagte, ich bin nicht daran gewöhnt. Schwimme immer mit deinem eigenen Strom. Versuche nicht, jemand anders zu sein. Davids Strom war, als Hirtenjunge hatte er den Löwen und den Bären getötet. So trat er als Hirtenjunge, dessen Vertrauen in Gott lag, vor Goliath. Und was antwortete David? Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer, also mit menschlichen Waffen. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Ich liebe das. Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Herr der Armeen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn der Armeen. Du kannst ihn nicht sehen, aber er hat alles Geschaffene hervorgebracht, das Sichtbare. Und die Dinge, die unsichtbar sind, sind ewig. Die sichtbaren Dinge sind vergänglich, dem Verfall unterworfen. Sie werden eines Tages vergehen. Selbst ein Haus wird irgendwann verfallen. Das Geistliche hingegen ist so real. Der Geist ist real. Es sind Engel an diesem Ort. Ich weiß es, Engel an diesem Ort. Du kannst sie nicht sehen, aber sie sind ewig. Du bist ewig, dein Geist. Ich meine nicht deinen Körper. Aber du wirst eines Tages einen verherrlichten Leib haben. Alles, was physisch ist, greifbar, sichtbar, ist zeitlich. Der Apostel Paulus sagt das. Also, Goliath hat Speer und Schwert, aber David sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Und er schaut sich um, wo ist er? Er ist bei David. Heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Vergiss nie, es gibt einen Unterschied zwischen demütigem Glauben und Prahlerei. David hat nicht geprahlt. Prahlerei ist, ich, meine Kraft, meine Stärke. Habe ich dich angespuckt? Tut mir leid. Regen des Segens soll fallen, rufet des ewigen Mund. Zeiten der ewigen Erquickung tut die Verheißung uns kund. Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade, sie fallen. Sende die Ströme, o Gott. Amen. Hey, das ist nicht nur ein Lied, es ist eine Zusage im Buch Hesekiel. Gott hat dir nicht nur gesagt, ich gebe dir einen Segen. Er hat gesagt, die Tage kommen in der Endzeit, da werde ich dir Ströme des Segens senden. Regen des Segens. Du drehst dich um, wohin du dich auch wendest, du kannst ihnen nicht entkommen. Jeder Teil deines Leibes ist davon durchtränkt. David sagt, heute wird der Herr dich in meine Hand geben. Er gibt die Ehre dem Herrn. Das ist keine Prahlerei, das ist demütiger Glaube. Ich werde dir den Kopf abhauen und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen. Übrigens, wenn du die Namen Gottes studierst, ist das im Hebräischen sehr interessant. Der Herr wird dich in meine Hand geben, das ist Yahweh, der da war, der da ist und der kommt. Der persönliche Name Gottes. Immer wenn Yahweh gebraucht wird, ist es der Bundesname Gottes. Er gilt für Israel, er gilt für die Gläubigen. Es ist der Bundesname Gottes. Für die Welt ist es was? Elohim, Gott. Wenn im Alten Testament Gott steht, ist es im Hebräischen gewöhnlich Elohim. Wenn da hingegen Herr steht, in Großbuchstaben, dann ist das immer Jahwe. Und hör zu, 1. Mose 1 beginnt so: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Nicht Herr, sondern Gott, der Schöpfer, Elohim. Das ist in Kapitel 1. Dort ist durchweg von Gott die Rede. Und Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Alles Gott, alles Elohim. Elohim ist der Schöpfer. Doch dann kommt Kapitel 2. Gott ist dabei, den Menschen zu machen. Was passiert? Sein Name wird, und Gott der Herr sprach. Und der Herr Gott gebot dem Menschen. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten. Jetzt kommt sein Bund mit dem Menschen ins Spiel. Es ist jetzt Yahweh Elohim. Kannst du das sehen? Amen. Also sagt David, der Herr, Jahwe, mein Bundesgott, ich bin im Bund mit ihm. Deshalb konnte er seinem Volk sagen, als sie alle Angst vor diesem Philister hatten, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Das ist Bundessprache. Denn damals war das Volk Gottes beschnitten. Wie viele von euch sind froh, dass wir das nicht mehr machen müssen, liebe Männer? Heute sagt Paulus, wenn du dich beschneiden lässt, bist du von Christus abgeschnitten. Wie viele von euch sind froh, dass Jesus gekommen ist? Und dann sagt David, der Herr Jahwe wird dich in meine Hand geben, damit die ganze Erde weiß, jetzt die ganze Erde, dass es einen Gott, einen Elohim in Israel gibt. Es gibt einen Gott. In normalen Bibelübersetzungen steht, dass es einen Gott in Israel gibt. Aber schau in Youngs Übersetzung, die drückt es klar aus. Da heißt es nicht, es gibt einen Gott in Israel, das wäre überflüssig. Es heißt, es gibt einen Gott für Israel. Es ist nicht Be-Israel, das wäre in Israel. Be wie Bereshit, im Anfang. Reshit ist der Anfang. Be-Israel würde in Israel bedeuten, aber es heißt Le-Israel, für Israel, ein Gott für Israel. Damit die ganze Erde weiß, dass es einen Gott für Israel gibt. Heute können du und ich sagen, Gott ist für mich. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wer kann erfolgreich gegen dich sein? Sie können Pläne schmieden, sie können reden, sie können alles Mögliche über dich sagen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Aber wenn Gott gegen dich ist, ich sage dir, wer kann dann für dich sein? Aber die Bibel versichert uns Gläubigen, Gott ist für uns. Amen. Und dann sagt David etwas so Tiefgründiges, das begeistert mich. Ich habe es letzte Woche schon ein wenig geteilt. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn, so wie der Zehnte. Rühre ihn nicht an, er ist die Sache des Herrn. Amen. Amen. Damit zeigst du, dass er die Quelle all deiner Segnungen ist. Weißt du, das Land Ägypten ist in der Bildersprache der Bibel bekannt als das Land der Sklaverei. Und das Volk Israel war viele, viele Jahre in Sklaverei in Ägypten. Und Gott sagt, geh nicht nach Ägypten. An vielen Stellen in der Bibel sagt Gott, geh nicht zurück nach Ägypten, geh nicht hinab nach Ägypten. Als das Volk Gottes nach Ägypten hinabging, gerieten sie in Gefangenschaft, in Kompromisse. Ägypten steht für die Welt. Kanaan, das Land Israel, das Land, wo Milch und Honig fließt, das Gott ihnen zugesagt hat, ist in der biblischen Bildsprache, hört zu, ein Land von Flüssen und Quellen. Eigentlich eher Bächen als Flüssen. Denn der größte Fluss dort ist der Jordan, der nicht sonderlich groß ist. Ägypten dagegen hat einen riesigen Fluss, den Nil. Wusstest du das? Israel hat Bäche und Quellen, die aus Tälern und Bergen hervorbrechen. Es gibt kleine Ströme und jeder wusste, woher sie kommen. Jeder kannte die Quellen. Aber in Ägypten wusste man das über viele, viele Jahrhunderte nicht. Bis ins letzte Jahrhundert hinein. Sie kannten die Quelle des Nils nicht. Ja, der Mensch wusste es nicht, bis zwei Entdecker losgeschickt wurden, um ihn zurückzuverfolgen. Bis zum Viktoriasee. Über Jahrhunderte hinweg, auch zur Zeit der Bibel, wusste niemand, woher der Nil kam. Aber sie profitierten davon. Die Ägypter profitierten, der Pharao profitierte, das ganze Volk profitierte vom Fluss. Sie erfreuten sich am Fluss, sie erfreuten sich an seinen Vorteilen, sie erfreuten sich am Genuss, den er ihnen brachte, dem Fisch, der Nahrung. Aber sie kannten die Quelle nicht. So ist es mit den Menschen dieser Welt. Sie genießen viele der Barmherzigkeiten und Segnungen Gottes auf dieser Erde, selbst gutes Essen und so weiter. Aber sie kennen die Quelle nicht. Du kennst sie. Du bist in diesem Land, in dem, wenn du wie Simson durstig bist, Wasser hervorsprudeln kann. Täler, in denen Quellen aufbrechen. Du hast vielleicht keine großen Flüsse, aber du hast Bäche und Quellen. Und weißt du was? Frag irgendeinen Israeliten, selbst zur Zeit Moses. Wer ist die Quelle des Jordans? Sie alle würden sagen, es ist Gott. Amen. Wir alle genießen die guten Dinge, selbst den irdischen Segen, gutes Essen und all das. Aber wir kennen die Quelle. Und deshalb danken wir Gott. Amen. Ich schaue mir manchmal die Japaner an. Sie haben diese Kultur, nicht wahr? Bevor sie essen, sagen sie, aber wenn man sie fragt, wem dankt ihr eigentlich, sind sie überrascht. Sie haben nie darüber nachgedacht. Itadakimasu bedeutet, sie danken. Aber wem dankt man? Wem dankt die Welt? Ich danke mir selbst. Sie sagen, ich bin ein Self-Made-Man. Ich sage dir, auf deinem Weg hat Gott dir bestimmte Begegnungen geschenkt. Bestimmte Kontakte, scheinbare Zufälle. Bestimmte Menschen, die auf dich aufmerksam wurden. Bestimmte Situationen, in denen jemand dich bemerkte. Bestimmte Treffen, die wie Nebenereignisse schienen. Ich sage dir, all das ist von Gott arrangiert. Gib Gott die Ehre. Gib Gott die Ehre. Also, wir wissen, was geschah. Der Riese fiel, denn unsere Waffen sind nicht menschlich. David benutzte nicht einmal ein eigenes Schwert, tat er nicht. Er benutzte Goliaths Schwert, so wie der Teufel, der die Macht des Todes hatte. Jesus nahm Fleisch und Blut an und zerstörte den, der die Macht des Todes hatte. Mit anderen Worten, es ist ein Bild. David benutzte Goliaths eigenes Schwert, um ihm den Kopf abzuschlagen. Ist das nicht großartig? Amen. Ich habe es den jungen Leuten erzählt. Wisst ihr, ich bin immer fasziniert, wenn ich die Bibel lese und solche Dinge entdecke. Nach der Niederlage der Philister, als sie vor den Israeliten flohen und diese sie verfolgten, sagt die Bibel, David nahm Goliaths Kopf. David hatte also Köpfchen, einen ganz großen. Und weißt du, wohin er Goliaths Kopf brachte? Nach Jerusalem. Vom Terebintental, wo die Schlacht stattfand, bis nach Jerusalem, das sind viele Kilometer. Aber er brachte Goliaths Kopf nach Jerusalem. Und dann stoppt die Bibel. Warum tat er das? Du sagst vielleicht, war das nicht die Hauptstadt Israels? Nein, das war sie damals noch nicht. David machte Jerusalem erst zur Hauptstadt. Zu der Zeit war sie noch in den Händen der Jebusiter. Erinnerst du dich? Sie verweigerten David den Zutritt und er musste gegen sie kämpfen. Sie war noch nicht die Hauptstadt, sie war in den Händen der Jebusiter. Trotzdem brachte David den Kopf von Goliath nach Jerusalem. Jetzt sage ich dir, was ich glaube, okay? Die Antwort steht nicht direkt in der Bibel. Aber dort, in Jerusalem, vergrub David den Schädel Goliaths. Ich glaube, er wurde vom Herrn dazu geleitet. Der Herr sagte ihm, er solle das tun. Er vergrub diesen riesigen Schädel, diesen großen Kopf. Und dieser Tell, dieser Hügel, wurde über die Jahrhunderte immer größer. So wurde dieser Hügel bekannt als Ort des Schädels. Wessen Schädel wohl, hä? Wessen Schädel? 1000 Jahre nach David sollte der größte Sohn Davids am Kreuz sterben. Jesus kam aus der Linie Davids. Er, der größte Sohn Davids, trug alle unsere Sünden und bezahlte den Preis der Erlösung für uns. Und er wurde gekreuzigt an dem Ort, der Ort des Schädels genannt wird. Mit anderen Worten, das ist ein Bild. Der größte Sohn Davids wird den Satan, den größeren Goliath, unter seinen Füßen zertreten. Ein größerer Goliath ist der Satan. Und er wurde unter Jesu Füße gelegt. Das führt uns zurück zur ersten Prophetie der Bibel. Im Garten nach dem Sündenfall prophezeite Gott den Sieg des Menschen. Der Mensch verlor seinen Stand. Der Mensch wird ihn zurückgewinnen. Durch einen ganz bestimmten Menschen. Gott sagt zum Teufel, zu der Schlange, die vom Teufel besessen war, du wirst ihm die Ferse zermalmen, du wirst ihn verletzen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Amen. Am Kreuz, Ort des Schädels, größter Sohn Davids, größter Goliath. Halleluja! Halleluja! Amen. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Zurück zu Jesaja 60. Wir leben in den letzten Tagen. Gott hat versprochen, denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt. Was ist dein Anteil? Das Licht wird über dir leuchten. Das Licht wird über dir leuchten. Pastor, wenn das Licht über mir leuchtet, was bedeutet das? Ist es etwas Physisches? Können Menschen es sehen? Ja, Völker werden zu deinem Licht kommen, siehst du? Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Es ist keine Herrlichkeit, bei der man sagt, schau mir tief in die Augen. Kannst du meine Herrlichkeit sehen? Nein, seine Herrlichkeit wird über dir erscheinen. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. So sehr, dass Völker, und offensichtlich sind das keine christlichen Nationen, sondern Menschen aus allen möglichen Gruppen, aus allen möglichen Ländern, zu deinem Licht kommen. Er gibt dir eine universelle Ausstrahlung in den letzten Tagen. Menschen werden zu deinem Licht kommen. Übrigens, denk dabei nicht nur an Prediger. Es kann genauso gut Geschäftsleute betreffen. Begrenze nicht, wo Gottes Wort keine Grenze setzt. Es heißt, die Völker werden zu dir kommen. Sie können es nicht ausdrücken, sie können es nicht erklären, aber weil sie die Herrlichkeit Gottes in dir sehen, ist da etwas an dir, dem sie vertrauen. Da ist etwas an dir, worauf sie bauen können. Etwas Besonderes an dir. Völker werden zu deinem Licht strömen und Könige, VIPs, zum Glanz, der über dir aufgeht. Also, ist das etwas Offenkundiges? Ja. Aber hallo. Und was noch? Pastor, das klingt alles wunderbar. Dienst, Erfolg, Einfluss in der Welt, verlorene Seelen für Jesus gewinnen, sogar im Geschäftsleben. Aber meine Kinder besuchen keine Gemeinde. Sie sind nicht gerettet oder haben den Herrn verlassen. Der nächste Vers sagt, sieh dich um, alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen aus fernen Ländern, deine Töchter werden auf den Armen getragen. Weißt du, was das bedeutet? Sie werden zu Gott kommen. Sie werden zu Gott kommen, weil sie das Licht sehen, das über dir strahlt. Sie werden zu Jesus kommen. Sie werden die Realität erkennen. Und noch etwas über Kinder. Sie sehen uns ständig. Wir können sie nicht täuschen. Sie wissen, wann die Herrlichkeit des Herrn auf uns ist. Sie wissen es. Sie werden zurückkehren. Und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Menschen werden sich um sie kümmern und sie werden sie tragen und umsorgen. Gott verspricht, du wirst es sehen und deine Augen werden leuchten. Dein Herz wird vor Freude hüpfen. Das ist diese Mischung aus Ehrfurcht und Freude, wie bei der Frau, die geheilt wurde. Die Bibel sagt, sie kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war. Kein angstvolles, sondern ein ehrfürchtiges Zittern über etwas Gutes, das ihr widerfahren war. Und es gibt einen Vers in Jeremia, wo Gott sagt, in den letzten Tagen werde ich dir all den Wohlstand verschaffen. Und wenn die Nationen der Welt sehen, wie du gesegnet bist, werden sie sich fürchten und zittern wegen all des Wohlstands, den ich dir gegeben habe. Wir leben in den letzten Tagen. Es wird eine Übertragung von Reichtum geben. Was war das Letzte, was geschah, als Israel in Ägypten in Sklaverei war? In der letzten Nacht beim Passa. Sobald das Blut vergossen war, ein Bild für das Blut von Jesus, und sie befreit wurden, was geschah dann als Letztes? Die Ägypter gaben ihnen Gold und Silber. Alle Wahrheiten geschehen parallel. Kurz bevor Jesus wiederkommt, am Ende, in den letzten Tagen, wird es eine Übertragung von Reichtum geben. Und sie wird legal sein. Gott selbst sorgt dafür. Die Bibel sagt es immer wieder im Buch der Sprüche, im Buch des Predigers. Das Vermögen des Sünders ist für den Gerechten aufbewahrt. Wann geschieht diese Übertragung? In den letzten Tagen. Amen. Gott sagt, ich habe den Menschen der Welt einen Auftrag gegeben. Sie sollen sammeln und anhäufen, um es dem zu geben, der in meinen Augen gut ist. Ich zitiere jetzt die Bibel. Noch einmal, ich habe einen Auftrag für die Menschen der Welt. Sie sollen sammeln und anhäufen, um es dem zu geben, der in meinen Augen gut ist. Okay. Die Bibel betont, du wirst es sehen und deine Augen werden leuchten. Dein Herz wird vor Freude hüpfen und weit werden, wenn dir die Reichtümer der Meeresländer zufallen. Das Meer ist in der Bibel immer ein Bild für die Völker. Das bedeutet ein universaler Reichtum. Ich sage lieber nicht Segen, sondern Reichtum der Erde, des ganzen Erdkreises, der in den letzten Tagen zu dir kommt. Und die Schätze der Völker werden in dein Land strömen. Bitte sag mir nicht, das sei geistlicher Reichtum, okay? Die Nationen haben keinen geistlichen Reichtum. Warum können wir die Bibel nicht einfach lesen, wie es da steht? Wenn der Wortsinn Sinn ergibt, dann halte daran fest. Und bring nicht deinen Unsinn hinein. Amen? Amen? Wie du siehst, werden in den letzten Tagen die Schätze der Völker zu dir strömen. Wann, Pastor? Sehr interessante Frage. Weißt du, wie dieser Abschnitt beginnt? Steh auf und leuchte. Nun, im Original gab es keine Kapitel- und Versunterteilung. Als die Schriftrollen geschrieben wurden, durch die vom Heiligen Geist inspirierten Schreiber, gab es keine Kapitel und Verse. Also, der Vers davor ist in Jesaja 59, was direkt vor Jesaja 60 kommt. Gerechtigkeit ist weit entfernt. Die Wahrheit strauchelt auf dem Markt. Ehrlichkeit findet keinen Raum. In den letzten Tagen wird es so sein. Siehst du das nicht auch in den Nachrichten heute? Ja, die Wahrheit hat uns verlassen. Das nennt man heute Fake News. Die Wahrheit hat uns verlassen. Wer das Böse unterlässt, wird ausgeplündert. Das ist nicht richtig. Die, die vom Bösen ablassen wollen, sind die, die geplündert, angegriffen und verspottet werden. Als der Herr sah, dass es kein Recht gab, missfiel ihm dies sehr. Er sah, dass niemand da war und war erstaunt, dass keiner im Gebet vor Gott einschritt. Sag mal, vor Gott eintreten. Niemand betete. Deshalb half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit stützte ihn. Er zog die Gerechtigkeit als Panzer an und setzte den Helm des Heils auf. Das ist die Stelle, aus der Paulus in Epheser 6 die Waffenrüstung Gottes nimmt. Dann wird der Name des Herrn von Westen gefürchtet und seine Herrlichkeit von Osten geachtet werden, denn der Herr kommt wie eine Flut. Vers 20. Doch für Zion und diejenigen aus Jakob, die sich von ihrer Sünde abkehren, kommt er als Erlöser. Darauf gibt der Herr sein Wort. Und jetzt, dies ist mein Bund mit ihnen, verkündet der Herr. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Gott sagt, dies ist mein Bund mit ihnen. Mein Geist, der auf dir ist, er redet jetzt zu dir. Zu dir. Denn das ist der letzte Vers von Kapitel 59. Und er führt direkt hinein in das nächste Kapitel. Kapitel 60. Steh auf und leuchte. Das ist der Vers, der uns zu Steh auf und leuchte führt. Da haben wir es. Richtig? Also in Vers 21 heißt es, und dies ist mein Bund mit ihnen, verkündet der Herr. Mein Geist und die Worte, die ich euch gegeben habe, werden bei euch bleiben. Sie werden immer auf euren Lippen und den Lippen eurer Kinder und Enkel sein, von nun an bis in Ewigkeit, spricht der Herr. Wie also können wir aufstehen und leuchten? Etwas geschieht vorher. Im letzten Vers sagt Gott, dies ist mein Bund. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Sie werden nicht weichen aus deinem Mund, noch aus dem Mund deiner Kinder oder Enkel. Und dann steh auf und leuchte. Der Bund ist also schon geschlossen. Du musst Gott nicht erst bitten, es zu tun. Klingt das nicht wie Josua 1, Vers 8? Dieses Wort soll nicht von deinem Mund weichen. Und ich habe gerade gesagt, wenn du diese Worte in den Mund deiner Kinder legst, prägst du ihr ganzes Leben für Gott. Die Bibel sagt in Jakobus, wer seine Zunge beherrschen kann, kann auch seinen ganzen Leib beherrschen. In den Sprüchen heißt es im Hebräischen wörtlich, die Heilung der Zunge ist ein Baum des Lebens. Dein ganzer Leib kann von Gottes Heilungskraft berührt werden. Also, was ist das? Was geschah am allerersten Tag von Pfingsten, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war? Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Gott erfüllte seinen Bund. Und sie alle fingen an zu reden in Zungen. Es hätte auch so sein können, das erste Zeichen nach deiner Taufe ist, dass du aufspringst oder mit dem Arm wedelst. Oder? Aber nein, Gott wählte was? Deine Worte. Deine Worte. Amen. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Liebe Väter, es beginnt mit euch. Sie werden nicht weichen aus deinem Mund. Sie werden nicht weichen aus dem Mund deiner Kinder. Sie werden nicht weichen aus ihrem Mund. Sie werden nicht weichen aus dem Mund deiner Kindeskinder. Und was geschieht dann? Indem du im Geist betest, wirst du aufstehen und leuchten. Etwas sehr Interessantes. Selbst in pfingstlichen, charismatischen Gemeinden, die das Sprachengebet lehren, hören viele nach einer Weile einfach auf. Weißt du warum? Wegen Gesetzlichkeit. Wir machen es zu etwas wie, wir müssen erst sicher sein, dass unsere Sünden vergeben sind. Zurück zur Bibelstelle. Merk dir diesen Vers. Der Erlöser wird nach Zion kommen und zu denen aus Jakob, die sich von ihrer Übertretung abkehren. Erinnerst du dich? Paulus zitiert das in Römer 11. Aber bei meinen Bund mit ihnen sagt er es nicht genau so, wie wir es gerade gelesen haben. Der Heilige Geist in ihm änderte es, um uns damit etwas zu zeigen. Willst du es sehen? Hier. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen, und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das, was wir gerade gelesen haben, war, ich lege meine Worte in ihren Mund. Aber hier, das alles wird geschehen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Mit anderen Worten, das Sprachengebet ist eine Verkündigung, dass all deine Sünden vergeben sind. Damit will ich nicht sagen, bitte zitiere mich nicht falsch, dass denen, die nicht in Sprachen beten, nicht vergeben ist. Nein. Ich sage nur, es ist eine Proklamation, dass all unsere Sünden vergeben sind. Wir sollten in Sprachen beten. Paulus sagt, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Du kannst Sündenvergebung haben und trotzdem nicht in Sprachen beten. Aber weißt du was? Gott will, dass du es tust. Denn die Vorzüge des Sprachengebets sind unzählig. Es hat ganz viele Vorzüge. Also, wenn du in Sprachen betest, musst du zuerst wissen, dass dir alle deine Sünden vergeben sind. Sonst blockiert es dein Sprachengebet. Und wenn du sagst, nun ja, du musst dies tun, du musst das tun und bringst deine pfingstlichen Gesetze hinein, deine menschengemachten Regeln, dann blockierst du den Fluss des Sprachengebets. Du kannst daran erkennen, ob du unter der Gnade bist oder nicht, ob dein Sprachengebet einfach aufhört. Irgendwo bist du aus der Gnade gefallen. Du fließt nicht mehr im Geist. Hörst du? Komm zurück in den Fluss. Je sicherer du dir deiner Sündenvergebung bist, desto mehr solltest du so beten. Das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dir ist. Und weißt du, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Weißt du, wie rein dich das Blut von Jesus gemacht hat? Es bedeutet, das Blut von Jesus hat dich so gründlich gereinigt, dass der Heilige Geist in dir wohnen kann. Hey Leute, begreift ihr? Ihr denkt, aber im Alten Testament war das doch auch so. Nein, David hatte es nicht. Elia hatte es nicht. Was sagst du, Pastor? Selbst Elisa hatte doch den doppelten Anteil des Geistes, der auf Elia war. Ja, aber sie hatten den Geist auf sich. Sie hatten ihn nie in sich. Warum? Weil Jesus noch nicht gestorben war. Ihr Inneres war noch nicht gereinigt. David betete sogar, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Sein Schrei ist unsere Freude und Wirklichkeit. Amen. Der Heilige Geist kam auf Propheten, der Heilige Geist kam auf Könige. Beachte, ich sage auf, nicht in. Er wohnte nie in ihnen. In euch schon. David schaut heute vom Himmel auf euch herab. All die Zeugen im Himmel schauen auf euch. Euch ist gar nicht bewusst, was ihr habt. Darum haben sie nie in Sprachen gebetet. Sie hatten alle anderen Gaben des Heiligen Geistes. Ein Prophet hatte ein Wort der Erkenntnis. Sie hatten Gaben wie die Gabe der Wunderkräfte. Aber sie hatten nie die Gabe des Sprachengebets. Warum? Weil es das Zeichen ist, dass der Heilige Geist in dich hineingekommen ist. Weil du so gereinigt bist durch das Blut von Jesus. Also, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, auf dem Weg zur Schule im Bus sitzt oder was auch immer du gerade tust und du bist gestresst wegen deiner Prüfungen. Hey, sind es die Abschlussprüfungen? Gibt's die Oberstufenprüfungen noch? Oder die Grundschulprüfungen dieses Jahr? Und du denkst daran. Dann bist du in welchem Bereich? Deinem Verstand, deiner Logik. Hör zu, Gott hat dir ein Gehirn gegeben, aber es soll dem Geist untergeordnet sein. Der Geist bestimmt den Verstand, der Verstand bestimmt den Körper. Manche leben wie Tiere, der Körper bestimmt alles. Was ich fühle, das will ich tun. Sie lassen alles vom Körper bestimmen. Andere sind ganz im Kopf. Nun, nach meiner Beobachtung und meiner Einschätzung muss ich eine Qualifikation zu dem, was du gerade gesagt hast, hinzufügen. So brillant, dass man gar nicht mehr versteht, was sie sagen. Einerseits Körper viel zu groß, andererseits Gehirn viel zu groß. Aber Gott will, dass dein Geist groß wird. So wie er es bestimmt hat. Der Mensch ist aus dem Gleichgewicht geraten. Eigentlich soll der Geist den Kopf beherrschen und der Kopf den Körper. Geist, Seele, Leib. Also, du bist auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule und Sorgen kommen. Was machst du? Lass sie los. Es ist wie ein Knoten, der gelöst wird. Man machte ein Experiment mit Menschen, die in Sprachen beteten. Dabei stellte man fest, es gibt dem Immunsystem einen Schub von über 30% und bringt echte Ruhe. Jemand sagt etwas zu dir. Du willst zurückschießen, oder? Es ist immer dein Mund. Also? Amen. Oder du machst dir Sorgen um deinen Sohn, ohne zu wissen, warum. Er ist in der Schule, nicht bei dir, aber du spürst Unruhe. Vielleicht steht er kurz davor, mit etwas in Berührung zu kommen, und Gott weiß es, also bete. Und während du kochst oder am Arbeitsplatz tippst, es übersteigt die alte Sprache deines Verstandes. Amen. Und ich habe noch gar nicht erzählt, wie es dein Haus baut. Wenn die Bibel vom Haus spricht, meint sie auch deinen ganzen Körper. Dein Leib ist der Tempel Gottes. Das Wort ist Oikodomio. Wer in Sprachen betet, oikodomio sich selbst. Da steht nicht, er baut nur seinen Geist auf. Nein, das Wort Geist steht da nicht. Wer in Sprachen spricht, baut sich selbst auf. Geist, Seele und Leib. Und meine Zeit ist um. Okay, preist Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Ich bete, dass du in Sprachen betest. Ganz leise, im Flüsterton, am Arbeitsplatz, überall. Je mehr du betest, desto mehr kommst du an einen Punkt der Kraft. Woran erkennst du das? Bist du bereit? Trockener Mund, schwere Zunge. Dann bist du kurz davor, die Kraft Gottes freizusetzen. Ich hätte noch so viel mehr zu teilen. Komm einfach weiter her, ja? Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen. Falls du Jesus noch nie zu deinem persönlichen Retter und Herrn gemacht hast, Gott hat ihn gesandt, um für deine Sünden zu sterben und dein Retter und Herr zu werden. Wenn du sagst, ich will mein Vertrauen auf Jesus Christus setzen, ohne Jesus kannst du den Heiligen Geist nicht haben, der dich leitet, führt, stärkt und für dich kämpft. Wenn du das haben willst und du sagst, ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen, dann bete jetzt mit mir. Herr Jesus Christus, ich nehme dich an als meinen Retter, als meinen Herrn, jetzt und für immer. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und danke, Vater Gott, dass du deinen Sohn gesandt hast, weil du mich liebst. Ich bin jetzt dein Kind, dein Sohn. Und ich danke dir, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast. Als Bestätigung, dass er meine Sünden hinweggenommen hat. Wirksam hinweggenommen. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Seid ihr bereit, in den letzten Tagen zu leuchten? Preist den Herrn. Nun zum Segensspruch. Im Alten Testament nannten sie den Herrn dreimal, ohne zu wissen, dass es Vater, Sohn, Heiliger Geist bedeutet. Sie beteten, der Herr segne dich. Doch das Neue Testament zeigt die volle Offenbarung. Ich spreche den Segen so aus, wie er dort offenbart ist. Der Herr, Gott der Vater, segne dich und behüte dich und deine Familie die ganze Woche hindurch. Der Herr Jesus Christus lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Überhäufe dich mit seinen Gunstbeweisen in dieser Woche. Der Herr, der Heilige Geist, der wunderbare Geist des Friedens, schenke dir und deinen Lieben seinen Shalom, Frieden und Wohlsein. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.